Die schwarzen Löcher gehören wirklich zu den allertollsten und faszinierendsten Objekten, die es in der Astronomie überhaupt gibt. Obwohl man die Dinger ja nicht sehen kann, sonst wären sie ja nicht schwarz. Aber sie zeigen in ihrer Umgebung eben jede Menge Wirkung. Und es gibt eine Frage, die immer und immer wieder gestellt wird. Gibt es eigentlich schwarze Löcher in der Milchstraße? Und das soll die Frage heute sein. Schwarze Löcher in der Milchstraße? Um Gottes Willen, die sind doch gefährlich. Die ziehen ja alles in sich hinein. Kann uns das nicht eines Tages das Leben kosten? Und es soll vor allen Dingen um ein besonderes schwarzes Loch gehen, nämlich um das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Das größte schwarze Loch, was es in der Milchstraße gibt, ist in der Tat im Zentrum unserer Milchstraße, in der Mitte. Nun, was sehen wir vom Zentrum unserer Milchstraße? Wir sehen nichts. Wir sehen überhaupt nichts. Denn das Licht, was vom Zentrum der Milchstraße zu uns kommt, wird durch solche großen schwarzen Staubwolken und Molekülwolken völlig verdeckt. Das Zentrum der Milchstraße, das wissen wir heute, ist so grob 30.000 Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt, eine Reise zum Zentrum würde 30.000 Jahre dauern, wenn wir mit einem angenommenen Raumschiff bis dahin fliegen können. Das Dumme ist also, die optische Astronomie mit Teleskopen und so weiter kann uns an der Stelle überhaupt nicht helfen. Die einzige Möglichkeit, einen Blick wirklich in das Innere unserer Milchstraße hineinzubekommen und zu gucken, was spielt sich da eigentlich an Physik ab, ist die Infrarot- und Radioastronomie. Nur Infrarotwellen und Radiowellen sind in der Lage, durch diese Staubwolken hindurchzukommen und praktisch uns zu vermitteln, was sich an Physik im Inneren der Milchstraße abspielt. Und was sich dort abspielt, ist einigermaßen überraschend. Nun, was man auf diesen Bildern hier unten sehen kann, sind Infrarotbilder des galaktischen Zentrums. Das sind also so die innersten 100 Lichtjahre ungefähr um das absolute Zentrum herum. Und in diesem Zentrum befinden sich Sterne. Diese Sterne bewegen sich. Und wie sie sich bewegen, hängt davon ab, wie die Masse verteilt ist. Also gehen wir noch mal kurz zurück ins Sonnensystem. In unserem Sonnensystem ist die Sonne der schwerste Körper. Also 99% der Masse Sonnensystems sind in der Sonne und der Rest ist in den Planeten. Das heißt, die Planeten sind sowas wie Testteilchen. Die können sich gar nicht gegen die Schwerkraft der Sonne wehren. Und deswegen bewegen sie sich auf den Bahnen, auf denen sie sich eben bewegen können, ohne dass sie auf die Sonne fallen können. Also aus dem Gleichgewicht der Zentrifugalkraft, dadurch, dass die Teilchen sich drehen, also um die Sonne herum bewegen, und der Schwerkraft nach innen, bleiben sie auf diesen Bahnen stehen. Und für ein System, was also durch eine solche konzentrierte Masse sich auszeichnet, weil eben die Sonne die schwerste, bei weitem die schwerste Masse im Sonnensystem ist, drehen sich die Planeten auf den sogenannten Kepler-Bahnen. Es gibt ein Potenzial, was diese Sonne aufbaut durch ihre Schwerkraft, und die Teilchen müssen sich gemäß ihrer Geschwindigkeit danach bewegen. Und hier ist es genauso. Wenn man also sehr nah an ein schwarzes Loch kommt, dann bewegt sich alles auf den sogenannten Kepler-Bahnen, und diese Sterne, die hier im Innern der Milchstraße sind, die bewegen sich in der Tat so, als wenn sie durch eine dominante Masse bewegt werden und verändert werden. Das heißt, ihre Bewegungsrichtung wird ganz deutlich dadurch verändert, dass in der Mitte ein schwarzes Loch ist. Oder, so kann man es eigentlich noch nicht mal sagen, man müsste sagen, in der Mitte ist Masse so sehr konzentriert, dass sich Dinge auf Keplerartigen Bahnen bewegen, und die Sterne selber werden nur nicht Keplerartig sein, sondern sie bewegen sich mit einer sehr hohen Geschwindigkeitsdispersion, wie das heißt. Das heißt, die werden einfach beschleunigt. Die werden dadurch, dass sie in der Nähe dieses schwarzen Lochs sind, werden ihre Geschwindigkeiten so verändert, dass man auf die Masse schließen kann. Wenn man also die Eigenbewegung, wenn man richtig etwas, was in der Astronomie ganz selten ist, wenn man die Bewegung dieser einzelnen Sterne über Jahre verfolgt und systematisch sehen kann, wie diese Sterne sich bewegen, dann hat man sozusagen direkt ein Maß dafür, wie die Masse verteilt ist im Zentrum. Und das ist ein Ding. In diesem Zentrum steckt ein schwarzes Loch. Denn in den innersten Lichtjahr müssen ungefähr 2 Millionen Sonnenmassen zusammengepresst sein, um zu erklären, wie die Sterne sich im Außenraum bewegen. Nun, was macht man mit einem 2 Millionen Sonnenmassen schweren schwarzen Loch? Nun würde man ja denken, so ein Riesenteil würde anfangen, praktisch seine ganze Umgebung aufzusaugen. Also ein Loch mit 2 Millionen Sonnenmassen hat einen Wirkungsgrad oder einen Wirkungskreis, das nennt man Schwarzschildradius, und wenn man in diesen Radius hineingerät, dann geht überhaupt nichts mehr. Das heißt, dann ist man weg. Dann ist man für dieses Universum verloren. Nun, das Schwarze Loch, was wir im Zentrum unserer Milchstraße haben, hat einen Schwarzschildradius, der ist ungefähr so groß wie ein Hundertstel vom Sonnensystem ungefähr. Also relativ klein. Das heißt, nur in diesem Bereich wäre die Materie wirklich verschwunden. Alles andere drumherum hat natürlich ein Problem. Das Gas drumherum muss sich irgendwie damit arrangieren, dass dort so eine Riesentiefe und schwere Masse sitzt. Man kann sich also nicht frei bewegen. Es bildet sich eine Scheibe aus. Und um diese Scheibe herum gibt es Sterne. Das sind eben die, die man auf diesen Bildern hinter mir sehen kann. Nun, diese Sterne zeigen im Wesentlichen, wie ich schon sagte, an, dass es diese große Masse gibt. Und wenn nun Gas in dieser Scheibe auf ein schwarzes Loch fällt, wird es heiß und das Ding fängt an zu leuchten. Jetzt kann man sich fragen, mein Gott, 2 Millionen Sonnenmassen, das ist ja kein Pappenstiel. Wieso leuchtet das schwarze Loch eigentlich nicht? Denn es leuchtet kaum. Es ist kaum zu sehen. Es hat so 100 bis 1000 Sonnenleuchtkräfte. Meine Damen und Herren, das schwarze Loch in unserer Milchstraße ist ein armes Schwein. Es kriegt nämlich so gut wie keine Nahrung. Ein normales schwarzes Loch, wie wir es aus anderen Milchstraßen kennen, frisst im Jahr so eine Sonnenmasse. So eine Sonnenmasse, das bringt eine Leuchtkraft von ungefähr 1 Billion Sonnenleuchtkräfte. Dadurch werden die Zentren sehr hell. Das sind die sogenannten aktiven galaktischen Kerne oder auch Quasare. Ja, also wenn so eine Sonnenmasse pro Jahr verarbeitet wird, in Energie umgewandelt wird, denken Sie an E ist gleich mc Quadrat, dann ist das ein normales Loch, sozusagen ein Otto-Normalloch. In unserer Milchstraße haben wir es nun mit einer Situation zu tun, die etwas damit, ja, wie soll man sagen, das Loch hat zu viel gefressen. Es gab wohl Zeiten, da war genügend Gas im Zentrum vorhanden. Und dieses Gas, was man zum Beispiel hier auf diesem Bild nochmal sehen kann, was langsam in das Zentrum hineinspiraliert, dieser Gasvorrat ist irgendwann verschwunden. Ja? Und dieser verschwindende Gasvorrat führt naturgemäß dazu, dass eben leider Gottes für das schwarze Loch nichts mehr übrig bleibt. Das heißt, es muss erstmal nachgeladen werden. Der Kühlschrank muss wieder gefüllt werden. Und wenn man das jetzt umrechnet, welche Leuchtkräfte dieses schwarze Loch heute so hat, wenn man das umrechnet in die sogenannte Fütterrate oder Akkretionsrate, also wie viel Material wirklich pro Jahr von diesem Ding verschluckt wird, dann ist das so eine Millionstel Sonnenmasse. Und das ist für ein schwarzes Loch mit 2 Millionen Sonnenmassen quasi überhaupt nichts. Da ist überhaupt nichts dran, nicht? Und so gesehen können wir also froh sein, in unserer Milchstraße scheint sich im Zentrum nichts Dramatisches abzuspielen und wir sind schließlich 30.000 Lichtjahre davon von uns entfernt, sodass insgesamt das Thema schwarzes Loch interessant ist, weil wir feststellen, es gibt in der Tat, nicht nur in unserer Milchstraße, sondern in vielen anderen Galaxien, im Zentrum eine kompakte Masse, die so kompakt ist, dass man sie nicht dadurch erklären kann, da sei nun ein riesiger Sternhaufen. Das ist ja klar. Also es gibt ja sehr viele Leute, die einem immer wieder im Selbstdruck irgendwas schicken. Die Relativitätstheorie ist falsch. Es gibt gar keine schwarzen Löcher. Das ist alles was ganz anderes. Nun muss man da natürlich, das ist immer die Frage, natürlich fragen, kann denn Materie auf irgendeine andere Art und Weise so dicht gepackt sein, wie wir das hier aus den Daten ja direkt sehen? Sie dürfen nicht vergessen, wenn wir Sternbeobachtungen, also wenn wir direkt Beobachtungen haben von den Bewegungen der Sterne in der Nähe eines Objektes, dann wissen wir, welche Masse da ist. Ja, das können wir überhaupt nicht, dagegen können wir nichts unternehmen. Das ist nicht irgendwie nur eine gute Idee, das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz der Gravitation, der Schwerkraft. Und das heißt natürlich, dass wir wirklich wissen, dass in einem bestimmten Raum die Masse eingesperrt sein muss, um diese Bewegung zu verursachen. Das heißt also andersrum, wir können fragen, ist es möglich, dass 2 Millionen Sonnenmassen in Form von Backsteinen oder Krapfen oder Rauhaardackeln vorliegen kann? Das geht nicht. Die einzige Möglichkeit, dass Materie diese unglaubliche Konzentration wirklich haben kann, es können keine Neutronensterne sein, es können keine normalen Sterne sein, die würden alle ineinander fallen. Warum würden die ineinander fallen? Nun, weil diese Kraft, diese Schwerkraft dieser Masse dazu führt, dass wenn Körper umeinander kreisen, sie wären so nah aneinander, dass sie Gezeitenkräfte aufeinander ausüben würden. Das heißt, die wären ruckzuck, würden die sich gegenseitig abbremsen und zusammenfallen. Es gibt keine Alternative zum schwarzen Loch sozusagen. Also man kann gerne der Meinung sein, die Relativitätstheorie sei falsch. Da muss man nur an der Stelle dann auch wirklich zeigen können, dass es irgendeine andere Möglichkeit gibt, solche Massekonzentrationen in ein Gebiet zu packen, was deutlich kleiner ist als das Sonnensystem. Nun, wie erfährt man das eigentlich alles, wo man eigentlich nichts sieht? Ich sagte ja schon, das Zentrum unserer Milchstraße ist uns ja im Wesentlichen völlig verschlossen. Wir haben, also solange man nur optische Astronomie betreiben konnte, hatte man überhaupt keine Ahnung davon, wie das Zentrum der Milchstraße aussieht. Und Es ist in der Tat so, dass eine Reise zum Zentrum der Milchstraße eine höchst interessante Reise wäre. Wir würden also aus unserem Spiralarm langsam rauskommen. Die Sonne sitzt ja in einem Spiralarm drin. Die Milchstraße ist ja eine Scheibe mit Spiralarm. Wir würden aus dem Spiralarm rauskommen, würden erstmal ein paar tausend Lichtjahre durch das Nichts fliegen. Also nämlich wieder durch einen Bereich zwischen den Spiralarmen. Da ist im Wesentlichen sehr langweilig. Da ist keine Sternentstehung, da ist überhaupt nichts. Dann trifft man den nächsten Spiralarm. Und solange wir also von Spiralarm zu Spiralarm flögen, würden wir nichts sehen, außer diesen großen Staubwolken. Denn in diesen Staubwolken werden Sterne geboren, aber dieses Licht kommt gar nicht zu uns, weil der Staub und das dichte Gas das von uns praktisch abhält. Und irgendwann, wenn wir so ungefähr 9000 Lichtjahre in Entfernung vom Zentrum sind, würden wir zum ersten Mal einen hell erleuchteten Himmel sehen und wir würden diesen zentralen Sternhaufen erkennen. Ja? Also die Milchstraße ist eine Scheibengalaxie in dem Außenbereich voller Spiralen und im Innern mit einem großen, riesengroßen Sternhaufen. Dann kämen wir ganz langsam in den Innenbereich, würden zum ersten Mal sogar eine größere Scheibe erkennen können. In dieser größeren Scheibe bewegt sich Gas mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Sekunde, also relativ moderat für astronomische Verhältnisse. Und in dieser Scheibe wird am Innenrand wird diese Scheibe flockig. Ja, bilden sich Wolken aus und das Ganze immer noch in einem Gebiet, das sehr, sehr hell erleuchtet ist von sehr, sehr vielen Sternen. Das ist eine alte Population von Sternen, das sind die ältesten Sterne in unserer Milchstraße. Je näher man also in das Zentrum kommt, umso älter werden die Sterne. Das sind die ersten Sterne, die in der Milchstraße gekocht worden sind. Und dann kommt man systematisch immer näher und näher in den Zentralbereich rein. Diese Wolken zerfallen, laufen langsam in dieses Zentrum rein. Die Dichte der Sterne wird immer größer und größer. Der Himmel wird immer heller und heller. Allerdings, selbst der Nachthimmel auf den Planeten, wenn es denn welche gäbe in dieser Ecke, wäre nachts von einem ganz feinen Leuchten des Hintergrundes durchzogen, denn man hat also Gaswolken, in denen nach wie vor sehr viele Sterne entstehen. Und ich werde oft gefragt, sagen Sie mal, also die Planeten könnten ja überall sein, um Sterne herum. Wie ist es denn im Zentrum von der Milchstraße, wo sehr viel Licht und Energie zur Verfügung steht, könnte denn da auch Leben entstehen? In dem Zentrum unserer Milchstraße, wo das Gas so dicht ist und wo so viele Sterne noch neu entstehen, wäre das Leben wenig angenehm. Letzten Endes haben wir es mit einer Situation zu tun, in dem Sterne explodieren. Also da, wo sehr viele Sterne entstehen, entstehen eben auch welche, die sehr groß sind und die sehr, sehr kurze Lebensdauern haben. Und diese Sterne würden also immer wieder, alle paar tausend Jahre, würde ein Stern am Himmel explodieren, wenn es einen Planet gäbe im Zentrum unserer Milchstraße. So kann man also praktisch ausschließen, das Leben im Zentrum unserer Milchstraße wäre ein äußerst fantastisches, für einen Astronomen natürlich, aber die Erlebnisse wären natürlich tödlich. Denn die Explosion eines solchen Sterns auf einem Planeten herum, das würde bedeuten, dass praktisch alles Leben vernichtet wird. Wenn so ein Stern explodiert, dann bleibt eben nichts übrig für den Planeten. Der Stern verschwindet nach einer Weile, aber zuvor wird eine sehr große Stoßwelle über den Planeten rennen, wird alles vernichten, was da ist. Und so kann man davon ausgehen, dass dieses Gebiet, nämlich das Zentrum unserer Milchstraße, für einen Astronomen wunderbares Labor ist für alle möglichen physikalischen Erscheinungen, eben auch die Physik von einem schwarzen Loch zu erkennen. Und wie gesagt, für unser schwarzes Loch hier in der Milchstraße ist momentan eigentlich wenig zu tun. Vielleicht haben wir Glück und in 30 oder 40 Millionen Jahren ist mal wieder eine Gaswolke in der Nähe, fällt auf dieses schwarze Loch drauf und wir können dann 30.000 Jahre später sehen, wie dieses schwarze Loch das Gas aufgefressen hat und wie hell das Zentrum unserer Milchstraße leuchtet. Aber so lange müssen wir noch warten.